Also, es geht um dieses Buch von Eike Geisel und im Prinzip habe ich das eigentlich der Saira im weitesten Sinne zu verdanken, dass es bei mir erschienen ist. Jedenfalls, genauer gesagt, Markus Bitterolf, der in Heidelberg sitzt und bei dem ich gestern eine Veranstaltung schon gemacht habe. Und der ja für euch arbeitet, auch lekturiert jedenfalls. Ein Knecht. Einer der zahlreichen Knechte, die für Saira arbeiten müssen. Jedenfalls, er hat mich mal angerufen, gefragt, ob ich die Schriften von Eike Geisel nicht wieder auflegen möchte. Und ich war eigentlich schon drauf und dran, zu sagen, ja, könnt ihr haben, weil ich zwar häufiger mal dran gedacht habe, da wieder was zu machen, aber bei 20 Jahre alten Texten, es ist natürlich eine gewisse Skepsis, ob sich sowas denn überhaupt noch verkauft und auf Interesse stößt, natürlich relativ groß. Ich habe ihm dann den Kontakt zu der Witwe vermittelt und die hat mich dann angerufen und gesagt, ich soll das doch lieber machen, das wäre ihr lieber und hat mich dann ein bisschen dazu gedrängt und deswegen ist es dann doch bei mir erschienen, sonst wäre es nicht vor euch erschienen. So ist es, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil es tatsächlich überraschenderweise auf ein größeres Interesse trifft, also größeres Interesse natürlich in bestimmten Rahmen. Also als ich das gemacht habe, habe ich gedacht, okay, wenn ich 400 Stück verkaufe oder so, dann kann ich froh sein. Mittlerweile sind es schon fast 1000 und das ist eigentlich überraschend viel. Ich habe auch eine Buchvorstellung gemacht in Berlin, da kamen auch überraschenderweise ungefähr 80 Leute. Vor allen Dingen Junge, was mich auch sehr gewundert hat. Gut, so viel dazu, zu der Entstehungsgeschichte des Buches. Vielleicht noch ganz kurz, was da drin ist. Ich habe insgesamt drei Bücher von ihm gemacht mit seinen Essays und Artikeln, seinen verstreuten. Er hat hauptsächlich für konkret geschrieben, ganz zum Schluss für die junge Welt, auch mal, glaube ich, für Jungle World, FR ab und zu mal, früher, ganz früher mal für den Spiegel. Also relativ, oder ja, für die jüdischen allgemeinen Nachrichten hat er auch mal geschrieben. Also für alle möglichen Zeitungen eigentlich, aber vor allen Dingen auch größere Essays geschrieben für Ausstellungskataloge, auf die ich dann noch später eingehen werde. Das sind längere, sehr lange Geschichten zum Teil und ich habe da jetzt die Gelegenheit ergriffen, so diese verstreuten Sachen, die nur in Katalogen erschienen sind oder in anderen Büchern, Nachworte und so, zusammenzufassen. Da ist jetzt quasi sein gesamtes essayistisches Werk und eine Auswahl seiner Artikel, Polemiken, wobei das meiste aus seinem letzten Band, der Triumph des guten Willens ist, weil das sind quasi, das habe ich als seine nachgelassenen Schriften rausgegeben, also wir hatten da schon vorher vereinbart, 95 wieder so ein Essayband zu machen, dann ist er 95 eben ins Koma gefallen, 2 Jahre später gestorben und dann habe ich das eben alleine herausgegeben. Das sind die Beiträge, glaube ich, auch die wichtigsten zu den großen Debatten, die damals stattgefunden haben. Und aus den 2 vorhergegangenen Büchern sind es natürlich weniger, weil der erste Band von ihm ist, glaube ich, 84 erschienen. Und da ist es dann schon etwas schwieriger nachzuvollziehen, wer noch wer gewesen ist. Das weiß ich zum Teil, habe ich das auch schon wieder vergessen. Jedenfalls im Sommer 83, ich weiß noch, das war ein heißer Tag, habe ich Eike Geisel zum ersten Mal getroffen. Er kam mich besuchen und zwar auf Vermittlung von Wolfgang Port, den ich damals gefragt habe, ob er ein Buch bei mir machen würde. Er hat sofort zugesagt und mir dann auch den Kontakt von Eike vermittelt und daraufhin, das war so ein bisschen für die Edition Tiermatt oder für mich, so der Beginn, so in gewisser Weise so ein Neuanfang. Also vorher habe ich vielleicht so ein, zwei Bücher im Jahr gemacht und es dümpelte so ein bisschen vor sich hin und das war so ein bisschen so ein Durchbruch, weil ich da viele neue Leute eben kennengelernt habe. Naja, jedenfalls, ich habe dann auch gleich ein Buch von Eike verlegt, von Wolfgang gleich zwei oder drei, glaube ich sogar. Und es entstand dann auch eine langjährige Freundschaft mit ihm. Eike war Soziologe, Historiker und Journalist und gehörte zusammen mit Wolfgang Kort, eben Broder, Lothar Bayer und Christian Schulz-Gerstein zu einer Generation von Kritikern, die sich seit den 70er Jahren radikal, scharfsinnig und originell mit dem ideologischen, politischen und kulturellen Zeitgeist auseinandersetzen, ohne einer institutionalisierten Opposition oder Gruppe anzugehören. Als 68er hat der Geißel sein Denken wie viele andere in Adorno und Horkheimer geschult, im Unterschied zu vielen anderen aber auch an Hannah Arendts Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft und an ihrem Eichmann-Buch. In einer Zeit, als die Literatur über den Nationalsozialismus noch sehr spärlich war, beschäftigte er sich unter anderem mit H.G. Adlers Theresienstadt-Studie, Lars Eugen Kokuns Standardwerk Der SS-Staat und Jean Amary, dessen Vortragskund er bewunderte. Geißel promovierte über Marx und die nationale Frage, arbeitete zwischen 1973 und 1975 am Otto-Suhr-Institut, bevor er anschließend von 1975 bis 1981 zusammen mit Wolfgang Kohr als Dozent an der Pädagogischen Hochschule in Lüneburg lehrte, eine zeitlich befristete Anstellung, was sich im Nachhinein als Glücksfall herausstellte, wo er unter anderem Seminare über die Aktualität des Faschismus und über Marx abhielt. Ich habe noch so ein Manuskript von ihm zu Hause und das ist ja so ein bisschen der Zahn der Zeit, merkt man den Text an. Harter, trockener Stoff, der das Kennzeichen der damaligen Theorie war. In dieser Zeit, in den 70ern, war Eike Geißel, wenn man so will, ein klassischer Linker, der sich das klassische Handwerkszeug der Kritik mit dem Studium der linken Klassiker aneignete. Er hatte viele Freunde in der israelischen Linken, die damals die PLO unterstützten. Aber ich glaube, dass seine Freundschaft und die alltägliche Diskussion mit Wolfgang Kohr, der ihn einmal vor den öffentlichen Anfeindungen eines Kollegen schützte, und der Wille, über die Uni hinaus Einfluss zu nehmen und sich in die Debatte einzumischen, dazu beitrug, auf eine Wissenschaftskarriere zu verzichten. Auch weil damals schon absehbar war, dass die Uni als Ort der Veränderung des Wissens ausgedient hatte. Über diese Vergangenheit in den 70er Jahren, also wie gesagt, ich habe ihn ja erst 83 kennengelernt, hat jetzt Arthur Buchhoff in der neuen Jungle World, in der gerade noch aktuellen oder in der letzten Vergangenheit, jetzt ist er schon wieder neu erschienen, einen sehr ausführlichen, vielleicht ein bisschen zitatlastigen Artikel geschrieben, wo er auch auf die auf seine Geschichte in den 70ern hinweist. Ich habe mich da nie weiter damit beschäftigt, das war mir dann auch irgendwie eigentlich überflüssig gewesen. Ich bin auch mal gefragt worden, warum ich das nicht getan habe, aber das ist auch eigentlich das sind, glaube ich, oft so biografische Zufälle, warum sich einer so entwickelt und ein anderer so. Aber was mir eben jetzt zum Beispiel in dem, die Witwe ich eben gemailt hat, bei Arthur Buchhoff steht, dass Eike mal in einem PLO-Lager sogar gewesen sein soll. Das ist eigentlich, das ist totaler Humbug. Also das war er nie. Er war, wie gesagt, hatte viele Freunde in der israelischen Linken. Und in der damaligen Zeit war das auch tatsächlich noch so, dass da Kontakte zur PLO existierten. Damals, es hing vielleicht auch damit zusammen, dass er damals diese kommunistische Jüdin, Partisanenkämpfer und KZ-Überlebende Hannah Levi Haas kennengelernt hat, die er überredet hat, ihre Tagebücher, vielleicht war das alles erst der Anfang, im Rotbuchverlag zu veröffentlichen, denen ein langes Gespräch mit der Autorin beigefügt war. 1981 erschien das von ihm herausgegebene Buch Im Scheunenviertel, ein Bildband mit einem großen Essay, Fotos, zeitgenössischen Texten und Dokumenten über die während der Kriegs- und Revolutionswirren nach Berlin geflüchteten Ostjuden. Ein Buch, das zahlreiche Auflagen erlebte. Vor allen Dingen allerdings wahrscheinlich wegen der Fotos. Und der dann mit zum Ausdruck gebrachten Romantik einer untergegangenen Welt. Aber ja. In diesem langen Aufsatz lässt sich zum ersten Mal Eike Geißels Stil erkennen, der an Adornos Minima Moralia geschult war, und das war nicht die schlechteste Referenz. Ein komprimierter, zugespitzter Text, der literarisch anspruchsvoll war und analytisch keine Kompromisse machte. Zitat: Der Ostjude ist der Fremde par excellence. Seine Erscheinung erinnert gleichermaßen an die Schandtaten der Epoche wie an ihre verspiegelten Hoffnungen. Freizügigkeit erscheint an ihm als die Schrecknis der Flucht, Freiheit als der Fluch der Vogelfreiheit, Individualität als bedrohliche Abweichung, das Versprechen der freien Assoziation als Gespenst der Staatenlosigkeit. Die emphatisch verkündeten Menschenrechte zeigen sich als lächerlicher Blunder. Von Georg Simmel stammen einige der treffendsten Bemerkungen zur Phänomenologie des Fremden. Nicht zufällig sind sie in einer Zeit formuliert worden, als die xenophobischen Ranküne gegen die Osteuropäischen vor der Rache des Zarismus nach der ersten Revolution flüchtigen Juden jenen völkischen Beiklang erhielt, der den Antisemitismus der liberalen Ära schließlich zur paranoiden Weltanschauung ummodeln sollte. Simmel, in den Augen seiner zu kurz gekommenen Neider die anstößige Verkörperung des Glücks, weil ohne Mühsal war oft genug das Objekt jener inneren Ausbürgerungsversuche, welche vornehmlich an Geist und Geld, an Intellektuellen und Bankiers erprobt wurden. Sie sollten der Freiheit ohne Verordnung, des Genusses ohne Anstrengung, der Zerstreuung ohne Achselschweiß, des Glücks ohne Macht nicht in Ruhe teilhaftig werden, solange die von Herrschaft zugerichteten sich selbst den Wunsch nach Glück austreten. Der Intellektuelle wie der Bankier von der verstümmelten Wahrnehmung zu oft ausländischen, anarchistischen und plutokratischen Weltverschwörern verzeichnet, gemahnen zweifach an die verleugnete Sehnsucht der abgerichteten Massen. Wo immer inmitten des allgemeinen Unglücks auch nur der Anschein realisierten Glücks aufleuchtet, muss an seinen Trägern gestraft werden, was die Abhängigen sich versagen. Durch die Veräußerlichung zementiert fortwährend die Herrschaft ihre Risse. Im fremden, doch anpassungswilligen Ostjuden erscheint fast greifbar, was die Zerstörungswut der Gleichgeschalteten auf sich zieht. An jenem ist noch nicht erloschen, was diese an sich selbst abgebildet haben. Und im handgreiflichen Angriff auf die Insignien der Differenz auf Peches, Bart, Stremel, Kaftan und Scheitel, dem sadistisch aufgeheizten Vorspiel zur kalt organisierten Deportation, macht der Spießer ernst mit dem schon immer aus dem Mund bedrohlich klingenden Satz der Aufklärung, dass die Menschen alle gleich seien. Das hätte er gern. Regungslos und diszipliniert erlaubt er sich im Pogrom die Regung, damit sie den Ostjuden ausgetrieben würde. Das war jetzt ein längeres Zitat aus dem Scheunenviertel. Zu dieser Zeit lernte er Henrik Broder kennen, der sich schon seit den 70er Jahren mit dem Antisemitismus in der Linken auseinandersetzte und mit linker Prominenz und Zeitschriften wie Emma und Konkret im Clinch lag. Unter anderem deshalb, weil Ingrid Strobel Israel das Existenzrecht absprach und Alice Schwarzer, der Emma-Redakteurin Hilde Recher, der späteren Frau von Broder, Kontaktverbot zum militanten Juden Broder erteilte. Immerhin ein Vorfall, der zur Planung einer kleinen Anthologie über das Verhältnis der Linken zum Antisemitismus führte, mit dem Titel, schon geplanten Titel, Die Linke durch das Schlüsselloch, mit Beiträgen der üblichen Verdächtigen, die dann allerdings nicht zustande kamen. Ich sollte das damals herausgeben, aber ich habe mir das damals nicht zugetraut und Eike war zu faul, sich da dran zu setzen. Naja, dadurch ist es dann liegen geblieben. Mit Broder jedenfalls verband Geisler eine enge Freundschaft. Gemeinsam suchten sie in den USA und Israel Überlebende des jüdischen Kulturbunds auf, sammelten Dokumente und drehten den Film. Es waren wirklich Sternstunden, der 1988 ausgestrahlt wurde. Geisler erstellte das Konzept für eine dann 1992 an der Akademie der Künste gezeigten großen Ausstellung mit einem umfangreichen Katalog, geschlossene Vorstellung. Zudem erschien im gleichen Jahr ein Buch von ihm und Broder zu diesem Thema mit dem Titel Premiere und Pogrom. Broder beteiligte sich da allerdings nur noch sporadisch an der historischen Forschung, denn mit der am 2. August 90 beginnenden Annektierung Kuwaits durch Saddam Hussein und der Intervention der USA und ihrer Verbündeten am 16. Januar 91 begann in Deutschland eine heftig geführte Debatte, in die beide leidenschaftlich involviert waren. In der Textsammlung Liebesgrüße aus Bagdad, die edlen Seelen der Friedensbewegung, der Krieg am Golf, auch natürlich der Tiamat-Erschienen, spotteten sie über die wieder von den Toten auferstandenen Pazifisten, die weiße Laken als Zeichen der Kapitulation aus dem Fenster hängten und polemisierten gegen Leute wie Rudolf Augstein, Alice Schwarzer und Christian Ströbele, die dem vom Irak durch Raketenbeschuss bedrohten Israel eine gewisse Mitschuld am Krieg gaben. Sie mieteten damals eine große elektronische Werbetafel an der Ecke Joachimsthaler und Kurfürstendamm gegenüber vom Café Kränzler, auf der dann zu lesen war, an die deutsche Friedensbewegung. Vielen Dank für die moralische Nachrüstung. Ihr Saddam Hussein. Ja, das hat für viel Aufregung gesorgt, also nicht nur das, sondern Broder mit seinem Artikel, der dann eben in diesem Sammelband erschienen ist. Das war meines Wissens der einzige Artikel, der wurde im Spiegel veröffentlicht auch vorher, der einzige Artikel, der auf den gleich drei Leute ausführliche Erwiderungen geschrieben haben. Also, wer ist da so nie untergekommen? Eike Geisel setzte sich mit dieser Golfkriegsdebatte in seinem Aufsatz Moralischer Antisemitismus vor allem mit den guten Deutschen auseinander, mit dem Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein und mit dem Berliner Politikprofessor Eckhard Krettendorf. Zitat, längeres Zitat jetzt. Die Juden Israels gelten als Quantité negligiable bestenfalls, oder aber als die eigentlich Schuldigen, wie man es bei Krippendorf nachlesen kann. Er übersetzt die irakische Propaganda in die Sprache der deutschen Betroffenheit. Wenn Saddam Hussein dönt, was die Etikette Krippendorf verbietet, dass nämlich die Juden das Unglück der Araber seien, dann heißt es im Jargon der moralischen Nachrüstung des Antisemitismus, das ist der Sturm, zu dem die Politik des Staates Israel den Wind gesät hat. Man stelle sich vor, Israel würde sich noch heute bedingungslos aus den besetzten Gebieten zurückziehen. Bedingungslos, das hätte er gern. Außerdem müsse die deutsche Friedensbewegung unzweideutig darauf bestehen, dass die rigide, arrogante, ja rassistische israelische Politik einen wesentlichen Anteil an der Popularität des brutalen Saddam Hussein habe. Ein Deutscher ist ein Mensch, notierte Adorno einmal, der keine Lüge aussprechen kann, ohne sie selbst zu glauben. Krippendorfs Bekenntnis ohne Wenn und Aber zu Israel nimmt sich aus wie das Plädoyer des Advokaten der Fledermaus, der sich dem schlecht vertretenen Klienten gegenüber mit den Worten verteidigt, ich wollte sie nicht beleidigen, sondern verteidigen. Er hat sich, wie Augstein auch nur über Kritik von außen geärgert darüber, dass ein frecher Jude sich in der Taz über die Dämlichkeit der Friedensbewegung auslassen durfte. Von einem, der nicht ihren Stallgeruch teilen will, lassen sich Krippendorf und die anderen, die wie wir mittendrin stehen, doch nicht den mühsam erworbenen moralischen Antisemitismus vermiesen. Und wie Augstein, so fordert auch Krippendorf die Juden auf, sie sollten gefälligst die besseren Menschen sein. Schon 1942, als sie diese Ermahnung missachtet, schon 1942 hätten sie diese Ermahnung missachtet, indem sie die Deportationen nicht mit einem Sitzstreik abgewendet hätten, schrieb Krippendorf in der Taz zwei Tage, bevor er als Israel-Experte debütierte. Zitat, Man stelle sich vor, die Kolonne der Hunderte und Tausende auf dem Weg zu den Güterbahnhöfen hätten sich schlicht hingesetzt. Hätten Polizei, SA, Wehrmacht und SS es gewagt, im Angesicht aller deutschen Zuschauer diese Menschen zusammenzuschlagen und sie Körper für Körper widerstandslos und doch mächtig auf Lastwagen zu verfrachten? Ein einziges jüdisches Teach-in und Goebbels hätte einbacken können. Ein einziges jüdisches Sit-in und die Deutschen hätten sich in eine Bürgerrechtsbewegung verwandelt. Doch offensichtlich fehlte den Juden die Zivilcourage, die sie gleichzeitig auch noch den Zuschauern ihres Elends beibringen sollten, weshalb sie also nicht nur an ihrer eigenen Vernichtung schuld, sondern auch für den fehlenden Widerstand bei den Deutschen verantwortlich sind. Zwischen der Diagnose des selbstverschuldeten Massenmords und der Feststellung der arrogant-heroischen Selbstmordpolitik des Staates Israel besteht ein innerer Zusammenhang. Beides sind Wunschvorstellungen eines Judenreferenten von heute. Soweit Eike Geisel in einem seiner damaligen Artikel. Danach setzte die Debatte um die Stasi ein, die für Broder allerdings eine andere Bedeutung hatte als für Eike Geisel. Er sah in der kollabierten DDR nicht so sehr den mit dem Nationalsozialismus vergleichbaren Unrechtsstaat, sondern eine kommode und lächerliche Diktatur, mit der sich die Bevölkerung arrangiert hatte, bis die Verlockungen des Westens in Form von Beate Use und Bananen und weniger von Freiheit sie überlaufen ließen. In der öffentlichen Diskussion über die Stasi erkannte er das Bedürfnis der Deutschen, die nicht stattgefundene Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nach 1945 nachzuholen, um sich ein gutes Gewissen zu machen. Die Outings der ehemaligen Stasi-Mitarbeiter fand er nicht weniger erbärmlich als die Schwerter zu Pflugscharen-Pazifisten, die sich als Fundamentaloppositionen stilisierten, lächerlich. Empörend fand er die Jagd auf die Ausländer im Osten, die schließlich in Pogrom in Lichtenhagen kulminierte, und über die Rechtsradikalen, die es zusammen mit dem Mob phasenweise schafften, national befreite Zonen einzurichten, in die sich kein Bürger anderer Staaten mehr trauten. Als er 1992 zu einem Vortrag in die Vereinigten Staaten reiste, schrieb er mir: Es wird höchste Zeit, dass ich abhaue, ehe alle Brüder und Schwestern aus der Zone kommen. Die Wiedervereinigung sehe ich mir gerne aus 6000 Kilometer Entfernung an. Vorher noch hatte er einen Kommentar zur Wiedervereinigung gegeben. Zitat, wieder längeres. Kaum war die Grenze innerhalb Berlins einen Spalt breit geöffnet worden, da fielen im Bonner Parlament schon alle Schranken. Die Fraktionen gröhlten die Nationalhymne. Das hätte es zum letzten Mal Anfang 1933 gegeben. Berlin ist der Ort, an welchem die deutsche Nachkriegsgeschichte für alle sichtbar zu Ende geht. Mit der Öffnung der Mauer brach freilich nicht nur die Begrenzung eines von Deutschen erstmals für die eigene Bevölkerung errichteten Ghettos zusammen, sondern mit jedem Stein, der aus der Mauer gehämmert wurde, fiel auch allen eine Zentnerlast vom Herzen. Das letzte markante Erinnerungszeichen, dass die Deutschen den Zweiten Weltkrieg doch nicht gewonnen hatten, begann zu verschwinden. Die Teilung hatte dieses Land, wie man nun sehen konnte, nicht halbiert, sondern vor allem dessen Bereitschaft zur vorsätzlichen Amnestie verdoppelt. Und der regierende Bürgermeister von Berlin brachte die mit Hämmern und Alkohol durchgeführte Selbstabsolution auf die von allen Politikern übernommene Formel, dass dieser Tag ein historisches Datum sei. Die total entsorgten Gemüter und ihre freiwillig gleichgeschaltete Presse mussten erst wieder vom Ausland daran erinnert werden, dass dieses Datum längst ein historisches war. Doch inzwischen blieb das glücklichste Volk der Erde, Bürgermeister Momper, schon in T-Shirts herum, auf denen zu lesen war: 9. November. Ich war dabei. Die Veteranen werden sich über diese generationsübergreifende Wiedervereinigung gefreut haben. Das übermächtige kollektive Verlangen, den Prozess der nationalen Rehabilitierung der Deutschen als Deutsche endlich zum Abschluss zu bringen, kulminierte ein Jahr zuvor noch darin, dass 1988 Deutsche und Juden sich heftig versöhnten. Woran indes die damalige Zeremonie noch krankte, war nun behoben. Nun fielen sich nur rein Deutsche in die Arme. Aus dem von einer Mauer umgebenen Gefängnis ihrer eigenen Geschichte befreit, machten sich die Proletarier auf, um sich mit der Drohung, wie es in das Volk mit ihren bislang von einer starken Währung, Schweizer Schokolade und amerikanischer Kultur im Zaum gehaltenen Brüdern und Schwestern in einer Abstammungsgemeinschaft zu vereinigen. Ja. Der 1900, der Bruder hat ja damals wirklich, da haben Sie vielleicht auch mitgekriegt, aber das war dann ein großes Zerwürfnis. Eike hat dann sich das eine Zeit lang angeguckt, weil Bruder dann hauptsächlich nur noch damit beschäftigt war, irgendwelche Stasis zu outen, und hat dann in dem Spiegel, war ja dann schon Redakteur beim Spiegel gewesen, einen Artikel verfasst, wo er die wirklich schwachsinnige These vertreten hat, dass das Ausrottung der Indianer quasi in einen Zusammenhang gebracht hat mit Auschwitz, und das verglichen hat, dass das ungefähr dasselbe gewesen wäre. Und das war der Punkt gewesen für Eike, wo er dann einen polemischen, aber doch sehr schon zurückhaltenden und diskutierten Artikel in der Konkret geschrieben hat, wo er ihn eben genau darauf angesprochen hat, und das war dann das Ende quasi der Freundschaft zwischen den beiden. Er hat dann einen sehr, sehr bösen Brief bekommen von Bruder, und das war's dann. Der 1945 geborene Eike Geisel passte nicht in das Bild, das sich die Öffentlichkeit von den 68ern machte, die zu Beginn der 90er angeblich überall in der Gesellschaft den Ton angaben. Eike Geisel hatte sich nicht auf den langen Marsch durch die Institutionen begeben, um eine Beamtenstelle mit Pensionsanspruch zu ergattern. Zwar hatte er gegen eine solche nichts einzuwenden, aber er besaß weder die Geduld noch die Zähigkeit, eine Karriere einzuschlagen, bei welcher der Erfolg durch Verbitterung erkauft wird. Dass es andere taten, warf er ihnen nicht vor, er mochte sich bloß nicht damit abfinden, dass mit der Karriere der ehemaligen Genossen in der Bundesrepublik der freiwillige Verzicht auf Kritik an ihr einherging. Aus erklärter Feindschaft gegen den Staat wurde die Sorge um sein Ansehen in der Welt, mit dem Effekt, dass die Umstürzler von einzig zum Objekt ihrer Fixierung nunmehr wie Kosmetikberater verhielten. Sie traten im Beweis für die These an, dass das Einverständnis mit dieser Gesellschaft nur um den Preis der eigenen vorzeitigen Verblödung möglich ist. Die Intellektuellen verhielten sich schon vor der Wiedervereinigung als ihrem nationalen Erweckungserlebnis so, als wollten sie beweisen, dass Adorno 30 Jahre nach seinem Befund noch aktuell war. Zitat: Der Glaube an die Nation, hatte Adorno 1960 geschrieben, ist mehr als jedes andere pathische Vorurteil die Meinung als Verhängnis, die Hypostasis dessen, wozu man einmal gehört, wo man nun einmal steht, als des Guten und Überlegenen schlechthin. Er bläht die abscheuliche Notstandsweisheit, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, zur moralischen Maxime auf. Ein gesundes Nationalgefühl, vom pathischen Nationalismus zu scheiden, ist so ideologisch wie der Glaube an die normale Meinung gegenüber der Pathogenen. Unaufhaltsam ist die Dynamik des angeblich gesunden Nationalgefühls zum Überwertigen, weil die Unwahrheit in der Identifikation der Person mit dem irrationalen Zusammenhang von Natur und Gesellschaft wurzelt, in dem die Person zufällig sich findet. Zwar ließ sich gegen die Rauner des Nationalen und der Wiedervereinigung mit Polemik wenig ausrichten, aber es bereitete Eike Geisel dennoch großes Vergnügen, die als Identitätssuche veredelte Anbieterei bloßzustellen, um zu demonstrieren, wie überaus eifrig die Intellektuellen ihren eigenen Bankrott bewerkstelligen. Vor allem, wenn ihre unheilbare Liebe für den Befreiungskampf des palästinensischen und irakischen Volkes entflammte, und sie sich als Nationalisten und Antisemiten entpuppten, befanden sie sich in einer Tradition, die ihrer Überzeugung nach doch schon lange vorüber war, der zufolge die Vergangenheit verarbeitet sei und die Deutschen aufgeklärt und liberal wie nie. Die Deutschen aber zeigten sich resistent gegen jede Aufklärung über die eigene Vergangenheit. Ende Oktober 1992 stellten sich in Hamburg linke Lehrer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft die Frage: Antisemitismus oder berechtigte Kritik an Israel? Eine Tagung, auf der Eike Geisel einen hilflosen Antisemitismus am Werke sah. Zitat: Kritik kann jeder an jedem und können alle an allem üben, selbstverständlich auch an Israel. Doch wie in zahllosen vorausgegangenen Diskussionen war es auch in Hamburg nicht Kritik, sondern der Oberton konformierender Empörung, der die Debatte um die rhetorische Frage bestimmte. So unbeholfen sich diese Gesinnung hinter dem verquasten Titel der Veranstaltung versteckte, so unverfroren und direkt kam sie in einer Forderung zum Ausdruck, welche von einer Arbeitsgruppe Palästina im Friedensausschuss formuliert worden war. Nur wenn wir uns kritisch mit Israel auseinandersetzen, können wir glaubhaft im Unterricht latenten Antisemitismus entgegentreten. Unabhängig von allem anderen Unfug dieses Satzes könnte man seiner Logik zufolge rassistischen Attacken gegen farbige Asylsuchende nur dann glaubhaft entgegentreten, wenn man vorher Südafrika und noch besser die USA kritisiert hat. Was Leute, die derlei formulieren, glaubhaft bestimmt nicht können, das ist, begründungslos, einfach als Gattungswesen dem Rassismus entgegentreten. Ohne böse Juden kein gutes deutsches Gewissen. In der Hamburger Lehrerzeitung teilte Professor Norman Pech seinen Kollegen in der GEW mit: Israel muss sich allerdings in der Tat fragen, ob seine Palästina-Politik nicht einem latenten Antisemitismus in Deutschland Nahrung gibt, und dem können wir nicht entgegensteuern, indem wir schweigen. Die Frage erübrigt sich: Schweigen worüber? Die demagogische Figur dieser Wendung hat Tradition. Es handelt sich bei ihr um eine besonders beliebte Formel antisemitischer Agitation, um die Formel vom provozierten Antisemitismus. Professor Pech war, wie er mitteilte, vor 25 Jahren in der Aura der Kollektivschuld nach Israel gefahren. Und dort war ihm zuteil geworden, worauf die Wallfahrer nach Lourdes immer nur vergeblich hoffen: Gesundheit. Ich wurde erst dort auf die Lage der Araber aufmerksam, berichtet er über das wundersame Mittel seiner dauerhaften Genesung. Seit jener Zeit fühle ich mich in dieser Frage gefordert, beschrieb er in salbungsvollem Jargon des Berufspolitikers die anhaltende moralische Wirkung dieser Entdeckung. Es war nicht Damaskus, wo es ja auch eine Lage der Araber gibt, dass er vom Saulus zum Paulus geworden war, sondern Jerusalem. Dort hatte er sich vom Linken in einen Deutschen verwandelt, in einem moralischen Kurbad, das sich in der Folgezeit des Ansturms von Rekonvaleszenten aus der Bundesrepublik kaum erwehren konnte. Norman Pech, ihr habt das auch schon wieder vergessen, aber da hat mich gestern Markus darauf hingewiesen, er war bei dieser Flotte gewesen. Gaza-Flotte, ne? Ja, ihr wisst besser als ich. Okay. In den 80er Jahren fing dann das Geschäft mit der Erinnerung zu boomen an. Eine unspezifische Erinnerungswut setzte ein, aber die hatte nur wenig mit Einsicht zu tun. Verordnete Aufklärung, schrieb Eike Geisel, ist so unsinnig wie die komplementäre Bereitschaft, an ihr wie durch massenhafte Verabredung organisiert teilzuhaben. Dass die Deutschen mit der nämlichen Betriebsamkeit, die sie einst beim Vernichten und dann beim Vergessen an den Tag gelegt hatten, sich nun an die eigene Vergangenheit machten, diesen Umstand haftet etwas Groteskes an. Erst in der beflissenen Erfassung der Nazizeit kommt Horkheimers Verdikt, er kenne kein verhärteteres Kollektiv in der ganzen Welt, zu seiner vollen Wahrheit. Gemünzt auf die geschäftige Verdrängung der Verbrechen erfährt jedes Urteil gerade durch die treibende Kraft der deutschen Rückschau eine paradoxe Bestätigung. Denn in der eifrigen Materialsammlung und der sie begleitenden gefühligen Anschauung wurde aus der Besinnung auf den Nationalsozialismus eine neue Besinnlichkeit und der Verstand wurde vom Verständnis abgelöst. Gerade die offenherzige Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus ging reibungslos konform mit wachsendem Ausländerhass und parteiübergreifendem Patriotismus, wohingegen wahrhafte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit einzig darin bestünde, den notorischen Zusammenhang zu kündigen. Mit dem Boom der Erinnerungskultur und den sich häufenden Jubiläen von Ereignissen, die Meilensteine auf dem Weg zur Vernichtung der Juden und mit deren Erforschung zahllose Wissenschaftler beschäftigt waren, wurde ein lukrativer Erwerbszweig hervorgerufen, das Shoah-Business. Heike Geisel stellte seine Beteiligung an diesem Geschäft, welcher man auch in aufklärender Absicht nicht entgegen ihn abrede, zeigte sich vielmehr amüsiert darüber. In einer Notiz vom 14. April 1988 schrieb er mir, ob ich nicht Lust hätte, etwas über Broder und ihn zu schreiben, unter der Überschrift »Die neue deutsch-jüdische Symbiose, zwei Vernichtungsgewinnler«. Trotz dieser nicht sehr ernst gemeinten Vorschlags aus Deutschen wurden Experten und die Experten meldeten eine Art Copyright auf die Shoah an. Auschwitz bleibt deutsch. Dazu ein weiterer Auszug aus einem Artikel Heike Geisel. In der Bundesrepublik sind zum Jubiläumsjahr der Kristallnacht alle fleißig am Graben, recherchieren, renovieren und publizieren, um sich mit der wiedergefundenen Einzigartigkeit der deutschen Geschichte über die eigene Mittelmäßigkeit hinwegzutrösten. Ein halbes Jahrhundert nach der wirtschaftlichen Ausplünderung der Juden, die 1938 einen Höhepunkt erreicht hatte, sind die Vertriebenen und Ermordeten zum Material einer gemeinnützigen Wachstumsindustrie geworden. There is no business like Shoah business. Die Wiederjudmachung Deutschlands, wie die Allgegenwart jüdischer Themen in den Medien von jenen bezeichnet wird, in regelmäßigen Abständen den Deutschen erklären, dass Auschwitz kein Sanatoriumsaufenthalt für sie war, ist inzwischen zu einem flächendeckenden Arbeitsbeschaffungsprogramm geworden. Keine Gemeinde ist mehr ohne Judenreferent. Jeder Sender hat seinen Vernichtungsexperten. Die Nazis hätten sich die Finger nach so vielen Fachleuten geleckt. Durch deren vereinigte Anstrengung gibt es zwar in der Bundesrepublik nicht weniger Antisemiten, nur weniger Arbeitslose, aber es wird durch sie noch einmal bestätigt, was zur Erfahrung der letzten Jahrzehnte gehört, dass Erinnerung in Deutschland die höchste Form des Vergessens ist. Ihr Modell ist, vom Ende des Hauptbeteiligten abgesehen, der Eichmann-Prozess. Nach seiner Festnahme in Argentinien wurde Eichmann aufgefordert, eine Erklärung zu unterschreiben, er sei einverstanden, vor ein israelisches Gericht gestellt zu werden. Diese Erklärung unterzeichnete er erst, nachdem er deren Sprache seinem grammatikalisch verkorksten Amtsdeutsch anverwandelt und ihr eine kuriose Bitte hinzugefügt hatte. Eichmann: Nachdem ich mich nicht an alle Einzelheiten mehr erinnere und auch manches verwechsle und durcheinander bringe, bitte ich, mir dabei behilflich zu sein, durch zur Verfügung Stellung durch Unterlagen und Aussagen, die meinen Bemühungen, die Wahrheit zu suchen, behilflich zu sein. Monatelang, Tag für Tag, erst im Gefängnis, dann im Gericht, bemühten sich die Prozessbeteiligten, um den Angeklagten wie Pädagogen, die einem begriffsstutzigen Kind eine Vorstellung von dem zu geben suchen, was es angestellt hat. Doch die Mühe war vergeblich. Eichmann las die von ihm unterzeichneten Anordnungen, die ihm vorgehalten wurden, mit derselben Beflissenheit durch, wie der sie einst ausgefertigt hatte. Er hatte gewissermaßen seinen Arbeitsplatz aus der Berliner Kurfürstenstraße in den Glaskasten im Jerusalemer Landgericht verlegt. Die Verlaufsform der deutschen Vergangenheitsbewältigung ähnelt auf frappante Weise jenem juristischen Schauspiel in Jerusalem. Wie der ewige Student saßen die Deutschen in einer Art Dauerrepetitorium und zeigten sich resistent gegen jede Aufklärung über die eigene Vergangenheit. Weil der Student nun im annähernd 90. Semester sich befindet und immer noch bei jeder Prüfung durchfällt, werden anlässlich des Pogromjubiläums wieder zahllose Sendungen, Veranstaltungen und Ausstellungen als Nachhilfeunterricht angeboten. Damit nun der Kandidat nicht sofort wieder alles vergisst und zwischenzeitlich, wie bei der Bundeswehr geschehen, nicht symbolisch ein paar Juden verbrennt, bietet das erste Fernsehprogramm in Anschluss daran einen Intensivkurs über die Endlösung an. Ein Mehrteiler über die Massenvernichtung vom Nordkap bis zur Ägäis. Um die Lernmotivation des Studenten kümmerte sich ein ganzes Rudel von bislang arbeitslosen Lehrern, die nun den neu geschaffenen Beruf des Betroffenheitsarbeiters ausüben, nach der Devise, wenn sie bisher Juden ausrotteten, dann müssen sie jetzt Judenpfleger sein. Das geht, glaube ich, auf einen Ausspruch von Goebbels zurück, der das gesagt haben soll. Das ist ja im Prinzip auch so eine Debatte mit Eichmann gewesen, also inwieweit entzieht sich das dem Verständnis und wie schätzt man Eichmann ein? Er war natürlich ein fanatischer Antisemit gewesen. Das hat man ja auch in den zwei Filmen da jetzt gesehen. Der eine, der über Hannah Arendt gedreht wurde, den ich eigentlich ziemlich gut finde, und jetzt über Fritz Bauer, über den neuen Fritz Bauer Film, der müsste jetzt wahrscheinlich auch laufen, auch sehenswert. Und gibt es auch viele Dokumentationen und eine Diskussion darüber. Ja. Eike Keißels Kritik am deutsch-jüdischen Verständigungskitsch einerseits, der auf Tagung evangelischer Akademien zelebriert wurde, und andererseits an der weit verbreiteten Auffassung, dass Auschwitz eigentlich eine Besserungsanstalt gewesen sei, aus der die Juden geläutert hätten hervorgehen müssen, was leider nicht der Fall war, weshalb die Deutschen glaubten, die Juden ihrer besonderen Fürsorge unterziehen zu müssen. Eike Geißels Kritik an diesen Haltungen hatte einen Ausgangspunkt, und dieser bestand in seinen immerwährenden Umkreisen und Hinweisen auf das, was die Nazis den Juden angetan hatten, die durch die willkürliche Entrechtung und Erniedrigung in einen Zustand gebracht wurden, in dem sie bereits verwaltungstechnisch ausgelöscht waren, bevor sie dann in den Lagern auch physisch aus dem Leben geschafft wurden. Die vollendete Sinnlosigkeit der Lager schließlich, wie Eike Geißel einmal eine Studie Hannah Arendts über die deutschen Konzentrationslager übersetzte, war eine weitere Besonderheit, die für Eike Geißel Voraussetzung war, um das nationalsozialistische System zu begreifen. Die Überzeugung der Nazis, es sei wichtiger, die Vernichtungsfabriken in Betrieb zu halten, als den Krieg zu gewinnen. Ein Aufsatz, der in Nach Auschwitz erschienen ist, einer Aufsatzsammlung von Hannah Arendt über den Nationalsozialismus und über das System der Konzentrationslager, das Eike Geißel auch damals für mich übersetzt hat. Dass dafür bis auf Ausnahmen keine Menschen vonnöten waren mit einem besonders ausgeprägten Hang zum Sadismus, damit setzte er sich in seinem Film über Eichmann mit dem Titel Erbschaft eines Angestellten von 1990 auseinander. Eichmann hatte sich in typisch deutscher Tradition auf den Befehlsnotstand berufen, der ihn unter anderem Vorzeichen und in der Nachkriegszeit auch zu einem ausgezeichneten und leidenschaftlichen Judenpfleger gemacht hätte, wenn es denn von ihm verlangt worden wäre. Unabhängig davon, dass es sich bei Eichmanns Prozessaussagen um Schutzbehauptungen handelte und in Wirklichkeit ein überzeugter und fanatischer Antisemit war, hätte er unter bundesrepublikanischen Bedingungen eine gegenteilige Bestimmung gefunden, und diese charakterliche Eigenschaft war es, die Eike Geißel in der deutschen Geschichte nachwirken sah. Für die Vernichtung der Juden war also lediglich eine funktionierende Bürokratie und ganz normale Menschen aus ganz normalen Familien nötig, die vielleicht die Auswüchse nicht gut hießen, aber dennoch bereit waren, ihren Teil an der Vernichtung der Juden beizutragen. Und das war ebenfalls eine wesentliche Prämisse, die das Denken Eike Geißels prägte und die wichtig war in der Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit, wie sie in Politik und Gesellschaft bis in die heutige Zeit hineingeführt wird. Und die Eike Geißel in der Regel als Versuch wertete, die Opfer mithaftbar zu machen für das, was ihnen angetan wurde. Insofern stand er jedem Versuch der Versöhnung skeptisch gegenüber, denn es war etwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden, wie Hannah Arendt einmal gesagt hat. Etwas, das nicht hätte geschehen dürfen, weil sich ein Abgrund geöffnet hatte, der sich dem Begreifen entzog. Trotz Bezugnahme auf das tagespolitische Geschehen wirken Eike Geisels immer auch als Invektiven ebenso wie als Intervention im Gemeindeartikel nie antiquiert. Davor bewahrt sie der sarkastische, manchmal auch ironische Ton, der schon Hannah Arendt in der Eichmann-Debatte vorgeworfen wurde. Ein Ton, der jedenfalls nie weihevoll, selbstgefällig oder bemüht wirkte. Ein Ton, der dazu führte, dass sich Rezensenten seiner Bücher nie besonders wohl fühlten. Empfindet ein Journalist im Neuen Deutschland die Bösartigkeit des Autors noch als wohltuend, fragt er sich vier Zeilen später, wie weit Kritik an der israelischen Politik gehen darf, ohne dass er, Eike Geisel, sie als antisemitisch bewertet. In diesem Punkt war die Presse sehr sensibel. Selbstverständlich war niemand in der aufgeklärten Linken antisemitisch, und wenn dennoch der Vorwurf erhoben wurde, konnte man sicher sein, dass man folgende Begründung zu hören bekam, der zufolge man gar kein Antisemit sein könne, denn einige meiner besten Freunde sind Juden. Eike Geisler machte sich über dieses jeglicher Logik entbehrende Argument gerne mit dem Beaumont lustig: Some of my best friends are German. Ausgewogene Artikel zu schreiben oder betuliche Vorträge zu halten, wäre Eike Geisel sinnlos erschienen. Er wollte nicht das Für und Wider abwägen, sondern Reaktionen provozieren, in dem Wissen, dass sich im Streit nachhaltige Erkenntnisse gewinnen lassen und Differenzen klarer werden als in lauer Zustimmung. Seinen Aufsätzen wurde in der Regel Kälte und eine bemerkenswerte Herzlosigkeit attestiert. Die gleichen Vorwürfe hatte man auch schon Hannah Arendt gemacht. Als sie am 20. Februar 1991 von der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Hamburg, dem deutsch-israelischen Arbeitskreis, der GAL, den Vorläufer der Grünen in Hamburg, der Solidarischen Kirche und konkret eingeladen wurde, an einer Diskussion zum Verhältnis der deutschen Friedensbewegung in Israel teilzunehmen, rief sein unausgewogener, unfairer Beitrag, wie er ihn selbst ankündigte, erhebliche Unruhe hervor. Eike Geisel sagte, dass Saddam Hussein zumindest in Deutschland ein Kriegsziel bereits erreicht hatte. Der Karneval war ausgefallen und ersatzweise bevölkerten lauter gutgesinnte Menschen die Straßen. Kein Rosenmontagszug, sondern Mahnwachen. Kein Konfetti, sondern Schweineblut. Keine Besoffen, sondern Betroffenheit. Und erneut zeigt sich, noch unerträglicher als wenn sie fröhlich sind, sind die Deutschen, wenn sie gut sind. Er wurde als Kaffeehauszionist beschimpft, ein Vorwurf, den er mit du hast leider nicht die Möglichkeit, den damit verbundenen Gedanken in die Tat umzusetzen, konterte. Als konkret in der Ausgabe August 93 einen umstrittenen Vortrag von Christoph Türke, den dieser auf dem Konkret-Kongress im Juni gehalten hatte, veröffentlichte, um, wie Konkret schrieb, eine Versachlichung der andauernden Debatte zu ermöglichen, kommentierte Wolfgang Port, mir ist der Unterschied zwischen Bewohnern verschiedener Erdteile herzlich egal. Wichtig ist mir, mich von einem wie Türke zu unterscheiden. So wie der mag ich nicht sein, und wenn er ein Konkret publiziert, tue ich es nicht. Und auch Eike Geisel, der gerade wieder aus den USA zurückkam, kündigte seine Mitarbeit bei Konkret auf. In einem offenen Brief schrieb er, irgendwo bei Adorno steht, dass ein Grenzübertritt nach Deutschland so etwas wie der Wiedereintritt in die Barbarei sei. Was mich neulich bei der Rückkehr aus dem Ausland ein derartiges Gefühl beschlich, lag nicht daran, dass neue Nazis gerade eine Parade in Hessen abhielten, sondern daran, dass alte Linke publizistisch nach Fulda hinübergrüßten mit der Frage, gibt es ein biologisches Substrat, das es gestattet, Menschenrassen in nicht diskriminierender Absicht zu unterscheiden? Das war von Christoph Türke. Noch vor Jahresfrist wollte man den Rechten nicht die Nation überlassen. Jetzt ist man bei dem Wettstreit folgerichtig bei der Rasse angelangt. Der Skandal ist nicht Türkes Text, der in die junge Freiheit oder in den Spiegel gehört. Skandalös ist der Gestus, mit dem konkret ihn als Türke-Kontroverse abtrocknet. Skandalös vor allem aber ist Kremlitzers Kommentar, der sich zu Türkers Melange aus Adorno und Gobineau, einer nun wirklich postmodernen Zuchtwahl, verhält wie der Sozialarbeiter zu den rassistischen Brandstiftern. Wenig Verstand, viel Verständnis. Bei dieser Suche nach einer neuen Nürnberger Gesetzlichkeit möchte ich nicht mehr zu den Autoren von Konkret zählen. Erst über ein Jahr später erschien wieder ein Artikel von Eike Geisel in Konkret. Die Redakteure, die er belieferte, waren von der begnadeten Niedertracht seines gewitzten Stils beeindruckt. Nur trocken wollte man sie in der bürgerlichen, aber auch linken Presse, wie der Taz in der Regel, dann doch lieber nicht. Die bürgerlichen Medien wollten sich keinen Ärger einhandeln. Redakteure der Taz wieder heute, bei der Zeit arbeitende Jörg Lau bekamen Bauchschmerzen von seinen Artikeln. In Israel hingegen, wo einige Arbeiten AG Geisel in seiner Tageszeitung Haaretz veröffentlicht wurden, gab es damals zwar nicht unbedingt eine bessere öffentliche Meinung, aber die Angst vor ihr und mögliche Abo-Kündigungen hat noch nicht dazu geführt, dass man sich ihr unterwarf und ihre Ressentiments teilte, indem man Verständnis für diese aufbrachte. Trotz dieser unerfreulichen Auseinandersetzung mit Redakteuren, die oft mühseliger waren, als die Artikel zu schreiben, landete Eike Geisel mit einem seiner letzten Texte einen Coup, der im Leben eines freien Autors mit einem nicht sehr häufig vorkommt. Eike Geisel hatte das Buch Auge um Auge, Opfer des Holocaust als Täter von John Sack, eine Übersetzung aus dem Amerikanischen, in der Frankfurter Rundschau, die Taz hatte den Artikel abgelehnt, als antisemitische Rohkost vorgestellt. In der Februarausgabe von Konkret erschien zur gleichen Zeit unter dem Titel Die Protokolle der Rächer von Zion oder Die neuen Opfer der Opfer eine ausführliche Fassung. Noch bevor das Buch ausgeliefert wurde, zog der Pieper Verlag es am 9. Februar 1995 zurück. Dieser nunmehr publik gemachte Skandal wurde sogar in der New York Times und der Herald Tribune registriert. In der folgenden ausgedehnten Kontroverse waren die meisten Journalisten trotz der primitiven antisemitischen Klischees John Sachs, dem Überbringer der schlechten Nachricht, nicht sehr freundlich gesonnen, weil viele von ihnen der dünnen These von der Angleichung der Opfer des Nationalsozialismus an die Täter eine gewisse Plausibilität abgewinnen konnten. Tagesspiegel, Welt, Taz, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, ja sogar die Zeit, die den Opfern der Opfer nicht nur ein ganzes Dossier widmete, sondern auch einen Leserbrief John Sachs im redaktionellen Teil veröffentlichte, waren sich einig, dass ein tapferer und wegen seiner jüdischen Herkunft unverdächtiger Autor, zwar etwas naiv, aber durchaus verdienstvoll, das Tabuthema Vertreibung behandelt habe, dem man sich, wie es in der Taz hieß, unverkrampft nähern wollte. Zu diesem Thema nämlich könne man sich, Zitat, entweder überhaupt nicht oder wenn, dann nur unter permanenter Hinzufügung, dass die Vertreibung letztendlich einer Folge des von Deutschen begangenen Weltkriegs von Auschwitz und den deutschen Verbrechen sei, Taz äußern. Der Mühe der permanenten Hinzufügung wollte man sich nicht mehr unterziehen. Man wollte reden dürfen wie ein vertriebenen Funktionär und insofern hat Eike Geisel diesen Journalisten zu ihrem Coming-out verholfen. Aus dem Artikel von Eike Geisel. Durch die permanente Identifizierung der beteiligten Personen als der Jude, der jüdische Aufseher, Wächter mit polnisch klingenden Namen oder der jüdische Kommandant, suggeriert Sack, es bestehe ein innerer Zusammenhang zwischen deren jüdischer Herkunft und den von ihm geschilderten Verbrechen. Warum, so wäre zuerst zu fragen, sollten jüdische Überlebenden damals eigentlich nicht auf Rache sinnen? Rache ist ein völlig normales Gefühl. Aber in Wahrheit verhielt sich die übergroße Mehrheit der jüdischen Überlebenden völlig unnormal. Abgesehen von wenigen vereinzelten Racheakten, die sich unmittelbar nach der Befreiung und meist gegen Kollaborateure gerichtet hatten, waren die Überlebenden der Lager nur von einem einzigen Gedanken erfüllt, nichts wie weg von diesem Friedhof Europa. Mit den Mördern wollten sie keinesfalls zusammenleben. Ein ähnliches Fehlen jeglichen Racheimpulses lässt sich auch für Deutschland feststellen. Wie Hannah Arendt einmal berichtete, hatten die Alliierten befürchtet, es könnte zu Vergeltungsaktionen von Deutschen gegen Deutsche kommen. Aber für diese Art von Zorn war offensichtlich gar kein Grund vorhanden gewesen. Kein einziger alliierter Soldat war nötig, um Deutsche vor Deutschen zu schützen. Die Mörder blieben meist, wo sie waren, und die Deutschen waren nur von einem Gedanken erfüllt, mit ihnen zusammenzuleben. Was freilich das Judentum der von Sekt beschuldigten Personen betrifft, die im Unterschied zu der in den Hintergrund gedrängten Mehrheit der Beteiligten Verbrechen aus rassischen, ethnischen oder religiösen Gründen begangen haben sollen, schrieb Adam Michnik 1987 in einer polnischen Untergrundzeitung: Die überwältigende Mehrheit der Kommunisten jüdischer Herkunft identifizierte sich nicht mit der jüdischen Nation. Sie betrachteten sich selbst als Polen oder ganz einfach als Kommunisten. Für die jüdische Gemeinschaft waren sie Renegaten, die die Sprache, Religion und nationale Identität ihrer Väter über Bord geworfen hatten. Doch Sek besteht auf diesem rassischen Merkmal, denn sonst würde seinem zu neuem Leben erweckten antisemitischen Homunculus namens jüdische Rache der Atem ausgehen, den dieser benötigt, um das Hauptziel des Buches zu erreichen, den Nachweis, dass diese Überlebenden des Holocaust so wurden wie die Nazis. Und das ist ein Zitat. Das nimmt er ihnen besonders übel, denn eigentlich hätten diese Juden doch allen Grund gehabt, sich besser zu benehmen. Auf ein nicht mehr realisiertes Projekt verweist der Artikel Das Ende der Schonzeit über jüdische Rächer nach 1945. Wahrscheinlich auch als Reaktion auf dieses merkwürdige Buch von Jan Sek. Eine Art Exposé für ein Buch, das bei Rowohlt Berlin erscheinen sollte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte zunächst Interesse an einem Vorabdruck gezeigt, dann aber doch lieber Abstand davon genommen. Ein anderes Vorhaben, das nicht mehr mit Hilfe des Autors zustande kam, ein dritter Band seiner Aufsätze, der dann 98 unter dem Titel Der Triumph des guten Willens mit seinen nachgelassenen Schriften veröffentlicht wurde. Ja, dieser dritte Essayband war nun einer der zahlreichen Pläne, die Eike Geißel immer gerne schmiedete und von denen er mit einer Begeisterung erzählte, die äußerst ansteckend war. Zuletzt bemühte er sich um einen Lehrauftrag in den Vereinigten Staaten, den er zum einen mit Archivforschungen für sein Buchprojekt über die jüdischen Rächer nutzen wollte. Zum anderen hoffte er, mit der Ortsveränderung etwas Abstand von den immer unerträglicher und zäher werdenden Debatten in Deutschland zu gewinnen. Aber daraus wurde nichts mehr. Es ist vielleicht etwas einfach, darauf hinzuweisen, dass seinen Artikeln heute aufgrund des weltweit grassierenden Antisemitismus und der Toten in Paris wieder große Aktualität zukommt. Aber es ist nicht zu leugnen, dass es tatsächlich so ist, auch wenn sich die gesellschaftlichen Verhältnisse seit 1995 natürlich erheblich verändert haben. Aber gerade in einer Zeit, in der selbst das Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin im Nahostkonflikt einen nachvollziehbaren Grund für die generalisierte Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden erkennt, wäre es spannend gewesen zu erfahren, wie Anke Geißel dagegen angeschrieben hätte. Denn mit Sicherheit hätte ihn die Krankheit dieser Zeit keine Ruhe gelassen. Im Sommer 95 fiel Anke Geißel in ein Koma, aus dem er nicht wieder erwachte. Er starb am 6. August 1997, am 1. Juni 2015. Also in diesem Jahr wäre er 70 Jahre alt geworden. Er liegt auf dem Friedhof Stubenrauchstraße in Berlin-Friedenau in unmittelbarer Nähe von Marlene Dietrich, die er bewunderte und die bis über ihren Tod hinaus in Deutschland als Verräterin galt. Ich glaube, das hätte Ihnen gefallen. Ja, vielen Dank. Ja.